SWR 2 Feature am Sonntag. Am besten ist's geradewegs die Waffe brauchen, die Frauenhand versteht. Das Gift. Zart beseitigt. Giftmörderinnen. Ein Feature von Eva Susanne Bayer. Am 17. Juli 1676 wird die Marquise Marie-Madeleine de Brinvilliers durch das Schafott hingerichtet. Sie hatte ihren Vater, ihre beiden Brüder und ihre Schwester vergiftet. Ihr Liebhaber, der Chevalier Gaudin de Saint-Croix, versorgte sie mit dem arsenhaltigen sogenannten Eau Admirable aus seiner Alchemistenküche und brachte ihr bei, wie man es benutzt. Nach seinem Tod, bei Experimenten im Labor rutschte ihm die schützende Glasmaske vom Gesicht, hatte die Marquise alle seine Gifte geerbt. Es gibt einmal das Stereotyp der sogenannten heroischen Giftmischerin. Das entstammt der späten frühen Neuzeit und im späten 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert. Die heroische Giftmischerin wird stereotyp beschrieben als eine sehr herrschsüchtige Frau, als eine auffallend gut aussehende Frau, als eine extrem sexuell aktive Frau. Sie entspricht vielleicht ein bisschen dem, was man heute als ein Vamp oder eine Donna bezeichnen würde. Also eine Frau, die sehr dominant ist und die sehr männermordend ist, um ein wirkliches Klischee zu strapazieren. Und deswegen auch die heroische Giftmischerin. Also sie ist eine absolute Leidenschaftstäterin. Sie begeht ihre Delikte aus Affektgründen. In der Regel ist das dominante Motiv, das mit ihr in Verbindung gebracht wird, die Rache. Das heißt also, sie rächt sich über den Giftmord in einer heroischen, leidenschaftlichen, unbeherrschten Geste an zum Beispiel dem Ehemann, der sie betrogen hat, oder dem Geliebten, der sie verlassen hat. Die meisten Giftmorde hatte die in Bremen berühmte Gesche Gottfried, die nachweislich mehr als 30 Personen vergiftet hat im Zeitraum von 15 Jahren. Und erst dann, nach Ablauf dieser 15 Jahre, kam doch allmählich endlich der Verdacht auf, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Denn alle im Umkreis dieser Gesche Gottfried starben an einer merkwürdigen Brechkrankheit. Nur sie selbst blieb davon stets verschont. Hinzu kam aber auch, dass zwar der Zeitraum 15 Jahre war, sie hat aber auch zwischen den einzelnen Morden unter Umständen manchmal 3-4 Jahre niemanden umgebracht. Dann beruhigten sich die Gerüchte, die um ihre Person entstanden waren, wieder. Aber letztendlich hat man sie ja dann auch überführen können. Daneben gibt es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die sogenannte gemeine Giftmischerin. Gemein nicht im Sinne von hinterhältig, sondern gemein im Sinne von, die ist aus dem gemeinen Volk, in Anführungsstrichen. Das heißt, die ist eine Normalbürgerin. Sie ist in allem das Gegenteil der heroischen Giftmischerin, außer im Giftmord. Die gemeine Giftmischerin ist unauffällig. Sie tötet ebenfalls aus Leidenschaftsmotiven oder aus emotionalen Motiven. Die gemeine Giftmischerin tötet aber nicht aus heroischen Affekten, sondern aus niederen Motiven. Also zum Beispiel aus Gewinnsucht, zum Teil auch aus Rachsucht, aber das ist eine kleinliche Rache. Sie tötet ihre Nachbarn, die sie stören mit ihrem Lärm oder mit den Kindern. Das heißt also, sie tötet aus niederen Motiven und nicht aus sonderlich spektakulären Motiven. Sie ist in ihrem ganzen Erscheinungsbild so beschrieben, dass sie unauffällig ist, dass sie ihre Morde in Serie begeht, dass sie ihre Morde im nahen Umfeld begeht, dass sie niemals mit so einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden könnte, weil sie eben total unauffällig ist. Und sie ist sozusagen quasi die unscheinbare Nachbarin von nebenan, die in ihrer Freizeit vergiftete Kekse backt. Am 21. April 1831 wird Gesche Gottfried hingerichtet. Sie vergiftete 15 Menschen aus ihrem nahen Umkreis mit der arsenhaltigen sogenannten Mäusebutter, die man zur Schädlingsbekämpfung überall kaufen konnte. 15 weitere Giftmordversuche gehen ebenfalls auf ihr Konto. Weil sie ihre Verwandten und Freunde rührend pflegte, nannte man sie den Engel von Bremen. Enthemmte Frauen. Am 19. Mai 1922 stehen die Freundinnen Ellie Klein und Margarete Neppe vor dem Berliner Gericht. Die beiden hatten ein Liebesverhältnis und gemeinsam den Mann von Ellie Klein mit Arsen vergiftet. Die Gifthexe von Worms. Die Mörderin mit dem eiskalten Herzen stand mitten unter den Trauernden und rührte sich nicht. Krankhaft vergnügungssüchtige Frau. Die forsche Christa war ein Flittchen. Das Gift verlieh ihr das Gefühl unwiderstehlicher, teuflischer Macht. Am 20. September 1954 wird Christa Lehmann zu 3x lebenslänglich verurteilt. Sie brachte ihren Ehemann und ihren Schwiegervater mit dem Insektizid E605 um. Es war in Schokoladenpralinen eingespritzt. Als sie auch die Mutter ihrer Freundin mit präparierten Süßigkeiten vergiften wollte, aß die junge, gesunde Freundin von den Pralinen und starb ebenso wie ihr naschhafter Hund. Giftmörder morden leider häufig nicht nur einmal, sondern es beginnt eine Mordserie. Und wenn eine Mordserie dann abgelaufen ist, kommt doch allmählich der Verdacht auf, dass im Umkreis dieser Person immer mehr Angehörige oder auch Freunde im Bekanntenkreis eines merkwürdigen Todes gestorben sind, sodass im Laufe der Serie denn doch, wenn es nicht die Ärzte erkannt haben, ein Verdacht aufkommt, dass man die Todesfälle näher untersuchen sollte. Jemand, der einen Giftmord verübt hat, beim ersten Mal, wird nicht erkannt. Beim zweiten Mal auch nicht. Dann gerät diese Person, die diesen Giftmord verübt hat, in eine Art Euphorie, sagen viele, oder auch in eine Art Trieb. Und dann wird immer weiter gemordet aus dem Sicherheitsgefühl, es merkt ja keiner. Wieder einmal wird bestätigt, die heimliche Mordwaffe der Frau ist das Gift. Denn der Giftmord entspricht dem Denken der verderbten Frau. Er ist katzenhaft, schleichend, lautlos und raffiniert. Eine männermordende Frau. Willensschwach, haltlos, oberflächlich, sexuell getrieben. Ein Giftvamp. Am 18. April 1958 wird Maria Rohrbach aus Münster zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, weil sie ihren Ehemann mit Thallium, einem silberweißen Geruch und geschmacklosen Metallpulver, umgebracht und dann zerstückelt haben soll. Das große Interesse kann ich mir erklären, dass im Verhältnis zu allen anderen Gewaltverbrechen ein Giftmordfall immer noch eine Seltenheit ist und nicht so häufig vorkommt. Deshalb übt der Prozess oder das Geschehen um diesen Giftmordfall eine besondere Faszination auf die Bevölkerung auf, weil es, wie gesagt, seltener ist. Hinzu kommt aber auch, dass jeder Giftmordprozess besonders spannend ist, weil das Ende und der Ausgang nicht so leicht zu kalkulieren ist wie bei einem anderen Gewaltverbrechen. Ein Wiederaufnahmeverfahren 1961 deckt erhebliche Verfahrensfehler beim ersten Prozess auf. Maria Rohrbach wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Fall war Gegenstand zahlloser Artikel, eines Buches und einer Fernsehdokumentation. Am 28. April 1993 wird die Altenpflegerin Brigitte Kreuzig zu 2x lebenslänglich verurteilt, weil sie 7 Pflegepatienten mit dem Beruhigungsmittel Truxal ermordet und dann beraubt hat. In weiteren 10 Fällen konnte ihr der Mord nicht nachgewiesen werden. Soweit ich das historisch recherchiert habe, ist das eine neue Erscheinung. Als allmählich der Beruf der Krankenschwester sich etablierte, hatte man große Achtung vor diesem Beruf und traute ihnen nun überhaupt keinerlei schlechten Taten zu. Im Gegenteil, sie arbeiteten ja im Namen der Caritas oder der Barmherzigkeit. An giftmörderische Absichten hat da niemand gedacht. Am 6. Dezember 2007 werden Tanja E. und ihr Freund André H. zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt. Die beiden hatten den Ehemann von Tanja E. mit einem Medikamentenmix vergiftet, der den Mord wie einen natürlichen Tod aussehen lassen sollte, um Haus- und Lebensversicherung des Opfers zu bekommen. Viele der Giftmordprozesse waren und sind Indizienprozesse, weil eine Giftmörderin nicht die Notwendigkeit einsieht, ein Geständnis abzulegen. Sie wartet erst einmal ab, ob die toxikologischen Analysen sie überführen könnten oder auch nicht. Es gab aber auch Fälle, wo doch ein umfassendes Geständnis zunächst abgelegt wurde, dann aber alles komplett zurückgenommen wurde, weil sie begriffen, dass das im Voreilen Gehorsam sozusagen gewesen war. Kann auch sein, dass dann der Verteidiger ihnen beigebracht hat, es sei besser zu schweigen. Es gibt zwei Giftmordarten. Die eine richtet sich gegen eine Person aus der näheren Umgebung des Täters bzw. der Täterin. Die andere richtet sich scheinbar wahllos gegen mehrere Personen, mehr oder weniger nahestehend oder ganz beliebige. Das ist der Serienmord. In den letzten 200 Jahren gab es in Deutschland 40 aktenkundige Fälle von Giftmörderinnen. Das heißt, alle 5 Jahre eine. Das ist wenig. Von diesen wenigen waren einige Serienmörder. Dabei konnte die Täterin durchschnittlich 5 bis 6 Morde verüben, bis sie nach durchschnittlich 6 bis 7 Jahren gefasst wurde. Zum Vergleich, männliche Serienmörder begehen durchschnittlich 4 Morde, bis sie nach durchschnittlich 2,5 Jahren gefasst werden. Mord kommt in unserem Untersuchungsgut sicher eher selten vor. Wobei natürlich immer auch eine der Schwierigkeiten ist, wir müssen ja erst überhaupt mal beauftragt werden, dass wir entsprechende Untersuchungen machen. Herbert Käferstein ist Professor für forensische Toxikologie am Rechtsmedizinischen Institut der Universität Köln. Da ist ja eigentlich schon etwa die Krux gelegen, dass eben viel zu wenig obduziert wird, auch in eigentlich unklaren Todesfällen nicht obduziert wird, weil die Staatsanwaltschaft sagt hier, für mich ist aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse kein Hinweis für ein Fremdverschulden, beispielsweise eben für einen Mord, gegeben. Und deswegen beantragen wir auch gar keine Obduktion. Frauen morden seltener als Männer. 2007 wurden in Deutschland 840 Morde von Männern begangen und 107 von Frauen. Doch Frauen machen mit ihren Morden mehr Schlagzeilen. Vor allem mit Giftmord kommen sie bis auf die Titelseiten. Und es gibt lange Titelgeschichten. Das hat Tradition. Tödliche Mittel kenne ich viele. Freundinnen. Doch welchen Weg ich wählen soll, weiß ich noch nicht. Leg ich ein heimlich Feuer an das Haus der Braut? Stehle ich mich ins Gemach, sehe, wo ihr Lager steht und stoße den geschliffenen Dolch ihr in die Brust? Dem allen widerstrebet eins. Ergreift man mich, wenn ich nach bösem Trachten plötzlich drinnen bin, ist mir der Tod gewiss und meiner Feinde Spott. Am besten ist der gerade Weg, zumal ich ihn am besten kenne, und der heißt Mord durch Gift. Der griechische Dichter Euripides dramatisierte den Medea-Mythos 431 vor Christus. Im Mythos hilft Medea, Prinzessin aus Kolchos, dem Griechen Jason das goldene Vlies zu rauben. Aus Dank heiratet er sie und nimmt sie mit nach Griechenland. Dort aber bleibt sie eine Fremde, eine Barbarin. Nachdem sie Jason 2 Kinder geboren hat, verliebt er sich in die schöne junge Königstochter Glauke und schickt Medea fort. Sie schwört Rache und greift zum Gift. Unter dem Zeichen der Freundschaft schickt sie Glauke ein vergiftetes Gewand, das sich in ihre Haut einfrisst und sie tötet. Eine eher ungewöhnliche Variante des Giftmordes, bei der die Anwendung von außen erfolgt. Denn meist erfolgt sie natürlich von innen. Frauen sind seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden die Köchinnen. Sie sind auch die Heilerinnen, die mit Heilpflanzen umgehen und eben auch mit Giftpflanzen. Denn so manche Giftpflanze ist ja in geringer Dosis wieder eine Heilpflanze, zum Beispiel der Fingerhut, Digitalis. Und Digitalis kann beispielsweise alten Menschen auch das Leben retten, aber in einer überhöhten Dosis führt es zum Tod. Medea wurde von Hekate, der Göttin der Unterwelt, in der Kenntnis der Heil- und Giftkräuter unterwiesen. Unterwelt und Heimlichkeit. Heimlichkeit und Heimtücke. Heimtücke und Giftmord. Das ist die Logik vom Klischee der Giftmörderin. In der Tradition war der Mann eben immer der Stärkere. Heute ist er natürlich auch nur ein Schreibtischhengst und arbeitet nicht mehr mit der Axt. Ingrid Noll ist Krimi-Autorin. In ihren 11 Krimis wird zweimal jemand vergiftet. Aber von der Tradition her hatte der Mann eben die körperliche Physis, die er auch mehr entwickelt hat und neigte deswegen eher zu Gewalttaten, während die Frau diese Kraft nicht besaß und sehen musste, wie sie es listiger anstellt. Giftmorde werden ja auch bestimmt nicht so oft entdeckt. Insofern sind Frauen auch die besseren Mörderinnen, denn wenn man mit einem Messer oder mit einer Pistole arbeitet, dann kommt es doch in der Regel ans Tageslicht. Frauen beschäftigen sich gern mit Mord, zumindest in der Fiktion, im Krimi. Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ruth Randall, Donna Leon, Patricia Highsmith, P.D. James, Martha Crimes, Minette Walters, Joan Aiken, Elizabeth George, die Reihe ließe sich lange fortsetzen. Aber in ihren Büchern kommen Giftmorde nicht häufiger vor als in den Krimis ihrer männlichen Kollegen. Nur Agatha Christie ließ in ihren 66 Romanen und 148 Kurzgeschichten die Rekordzahl von 70 Giftmorden verüben, bevorzugt mit Blausäure, Cyankali. Agatha Christie wusste, worüber sie schrieb. Vor ihrer Schriftstellerinnenkarriere arbeitete sie 6 Jahre lang als Assistentin in einer Apotheke und führte über alle Gifte, ihr Vorkommen und ihre Wirkung penibel Buch, woraus dann ihre Bücher wurden. Ich glaube, Fantasie haben Männer und Frauen beide gleich. Also bei mir ist es so, dass ich mich gut in eine Frau hineinversetzen kann, die überlegt, was kann ich mit meinen Mitteln machen? Wie könnte ich einen umbringen? Und Frauen sind ja in der Regel praktisch. Und deswegen sehen sie, wie es vielleicht am einfachsten ginge, welchen Teppich man zum Einrollen der Leiche nimmt oder welchen etwas schlechteren Bettbezug man dafür verwendet. Also sie sehen das alles so praktisch, wie sie eben auch ihren Haushalt und ihr Alltagsleben bewältigen, während Männer vielleicht ein bisschen tumber vorangehen. Schon früh waren authentische Kriminalfälle populäres Lesefutter. Zwischen 1734 und 1743 veröffentlichte der Parlamentsadvokat Ludwigs des 14. François Gaillot de Pitaval unter dem Titel Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées eine 20-bändige Sammlung von realen Kriminalfällen. 1792 bis 1794 gab Friedrich Schiller eine Auswahl dieser Fälle in deutscher Übersetzung heraus. Die kurz Pitaval genannte Sammlung wurde zur oft und gern genutzten Quelle für Schauerromanschreiber, ebenso wie für Opernlibrettisten. 1842 bis 1865 veröffentlichten der Verleger und Jurist Julius Eduard Hitzig und der Autor Wilhelm Herich, der sich als Schriftsteller Willibald Alexis nannte, 30 Bände mit weiteren Kriminalfällen unter dem Sammeltitel »Der neue Pitaval«. Der legendäre, rasende Reporter Egon Erwin Kisch verfasste 1932 eine Kriminalfallsammlung unter dem Titel Prager Pitaval. Im Fernsehen der DDR gab es eine Propagandaserie über angeblich Verbrecherisches in der Bundesrepublik unter dem Titel Bonner Pitaval. Und 1964 gaben die Schriftsteller Gerhard Hermann Moster und Robert A. Stemmle wiederum einen neuen Pitaval heraus. Schwerpunkt Giftmord. Das heimtückischste und gemeinste Verbrechen ist der Giftmord, schreibt Robert A. Stemmle im Vorwort. 80% der Giftmorde werden von Frauenhand verübt. Das stimmt zwar nicht und wird auch im Buch mit 7 Giftmördern gegen 3 Giftmörderinnen nicht belegt. Dennoch, der Pitaval und seine Nachfolger haben im Wesentlichen die Begriffe geprägt, die auf Giftmörderinnen angewandt werden. Moralisch zügellos. Durchtrieben. Triebhaft. Monster. Hexe. Da gibt es verschiedene Traditionslinien, die man zum Teil heute auch noch liest. Eine besagt, dass die Natur des Giftes darin liegen würde, dass es unsichtbar sei, dass es schleichend wirken würde, dass es eben ein heimliches Gift ist und dass es mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Das sind so Merkmale eben eines Giftmordes. Und diese Merkmale ständen in einer sehr engen Assoziation mit der Muttermilch. Hanja Siebenpfeifer ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin einer Studie über Gewaltverbrechen in der Weimarer Republik. Titel: Böse Lust. Das heißt also, da wird eine Verbindung gezogen von biologischen Funktionen eines weiblichen Körpers auf psychische Dispositionen, auf eine bestimmte Ausprägung einer sogenannten kriminellen Natur. Also so wie die Frau eben eine nährende Muttermilch geben kann, so kann sie, wenn sie pervertiert, also wenn sie gegen ihre Natur verstößt und kriminell wird, gewalttätig wird, so wird eben aus der Muttermilch, die vorher genährt hat, wird jetzt eben das schleichende, heimlich wirkende Gift. Eine andere Traditionslinie ist, dass Gift mit Falschheit assoziiert wird. Also der Giftmord ist kein ehrliches Verbrechen, weil der Giftmord eben heimlich begangen wird, weil das Opfer stirbt, während der oder diejenige, die das Gift vergeben hat, schon längst weg sein kann. Das Gift kann zum Teil Wochen oder Monate danach erst zum Tod führen. Und das alles wird mit negativen moralischen Verhaltensweisen assoziiert, also Verschlagenheit, Hinterhältigkeit, Heimlichtuerei, Feigheit. Mieser Mord, mieser Charakter. Männer morden direkt, Frauen aus der Deckung, angeblich. Jenseits vermeintlicher geschlechtlicher Unterschiedlichkeiten gibt es aber auch juristische Unterschiede. Erstechen, erwürgen und erschlagen kann als Totschlag im Affekt aufgefasst werden. Dafür gibt es eine wesentlich geringere Strafe als für Mord, denn es fehlt der Vorsatz. Gift kann man nicht im Affekt verabreichen. Beim Giftmord handelt es sich immer um vorsätzliche Tötung. So sieht es das Gesetz. Alle anderen Sichtweisen sind Klischees. Das Klischee vom arglosen Mordopfer. Und das war dann meistens der Ehemann. Giftmorde sind häufig Serienmorde, aber es gibt auch Giftmörderinnen, die nur eine Person auf dem Gewissen haben. Damit haben sie Schluss gemacht, denn das Ziel, was sie erreichen wollte, war damit erreicht, mit der Tötung dieser einen Person. Das Klischee vom grausam zarten Mörder. Man kann feststellen, dass männliche Täter ein weibliches Erscheinungsbild bekommen. Das heißt also, es wird ihr Äußeres wird betont. Es wird betont, dass sie gepflegt sind. Ihre Kleider werden auf feminine Attribute hin befragt. Ihr Haarschnitt wird betont. Es wird auffallend häufig darauf verwiesen, dass sie besonders gut manikürte Fingernägel haben, dass sie lange Wimpern haben, dass sie einen sehr weiblichen Gesichtsausdruck haben, einen sehr unmännlichen Körperbau, sehr weiche Bewegungen bis hin zu, also dann wirklich das ihnen auch zum Teil ein entsprechendes Sexualverhalten dann zugeschrieben wird, also Homosexualität oder zumindest Androgynie. Insofern hat man eine Fülle von Beispielen, die darauf verweisen, dass das Bild des Giftmordes als weibliches Verbrechen sehr dominant war und eigentlich kaum in Frage gestellt wurde. Das Klischee vom finster-romantischen Mordmotiv. Es war Eifersucht, es war ein Liebhaber, es waren aber auch oft Versicherungsgründe oder Erbschaftsgründe. Die Giftmörderinnen, die ich untersucht habe, kamen aus allen sozialen Schichten. Erika Eickermann ist Apothekerin und Medizinhistorikerin. Sie hat über Giftmörderinnen der letzten 200 Jahre promoviert. Der Giftmord ist kein Problem einer sozialen Schichtung. Es ist sehr häufig ein sexueller Hintergrund, ein Liebhaber, der dann zusammen mit der Frau den Giftmord plant, manchmal auch sogar zusammen ausführt, aber meistens hat die Frau es dann doch alleine getan. Und wie hat sie es getan? Die Giftbeschaffung war für viele Giftmörderinnen oder potenzielle Giftmörderinnen ein Problem. Wenn sie aus sogenannten Heilberufen kamen, dann war das Beschaffungsproblem kein Problem, denn dann hatten sie ja beruflich Zugang zu diesen Giften. Unter den Giftmischerinnen gab es auch einige Apothekerinnen, denn die Apothekerin hat ja bis heute noch den Beinamen die Giftmischerin. Die Fälle, die ich untersucht habe, konnte ich eine besondere Raffinesse oder Grausamkeit nicht feststellen. Das Publikum aber hat diesen Giftmörderin eine besondere berufsmäßige Raffinesse unterstellt. Das Datum, dass Frauen zum Studium der Pharmazie zugelassen wurden, kann man auf Anfang des 20. Jahrhunderts setzen. Da haben sich die Frauen erstritten, dass sie dann Pharmazie, aber auch Medizin studieren konnten. Es wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts im Preußischen Landtag unter anderem heftig diskutiert, ob die Frauen zum Studium zugelassen werden sollten. Bei Medizinerinnen hatte man außer körperlichen und geistigen sogenannten Unfähigkeiten keine weiteren Probleme. Bei den Apothekerinnen, den zukünftigen, kam sofort das Giftvorurteil mit in die Diskussion. Es sei gefährlich, den Frauen berufsmäßig Gift an die Hand zu geben. Gefährlich, aber unvermeidbar, wenn Frauen das tun sollen, was Männer nicht tun wollen, nämlich sich kümmern. Als Helferin, Heilerin, Haushälterin. Denn nicht nur berufsmäßige Apothekerinnen haben Zugang zu Gift, sondern auch unberufene Hausfrauen. Sie müssen sich mit ihren Küchenzutaten nur ein bisschen auskennen. Ein bisschen besser als ihr Mann. Anneliese ist eine sehr gute Köchin. Als in den 90er Jahren der wilde Bärlauch neu entdeckt wurde, bestellte Hardy bei einem Restaurantbesuch die angepriesene Köstlichkeit und war von der legierten Suppe sofort begeistert. Krimi-Autorin Ingrid Noll liest aus ihrem Roman Ladylike. In seiner Heimatzeitung las er zudem, dass es kaum eine bessere Diät zur Senkung des Cholesterinspiegels gebe. Von da an verlangte er von seiner Frau, die selbst weder Knoblauch noch Zwiebeln vertrug, fast täglich ein grünes Frühlingssüppchen. Um ihr zu schmeicheln und wohl auch, um sie bei Laune zu halten, behauptete Hardy, dass kein Sternekoch eine bessere Suppe zubereiten könne als sie. Die sparsame Anneliese sah allerdings nicht ein, dass sie den Bärlauch auf dem Markt kaufen sollte, wo er doch ganz in der Nähe massenhaft wucherte. Aus Versehen hatte sie eines Tages wohl ein paar Blätter der Herbstzeitlose mitgepflückt. Leider war Annelieses Spezialität diesmal mit Kolchicin gewürzt und Hardy löffelte sie mit bestem Appetit und bis zum bitteren Ende. Nun, man konnte ihr wirklich keine böse Absicht unterstellen. Bei Durchfall und Erbrechen ruft eine erfahrene Hausfrau nicht gleich den Arzt. Sie versucht erst einmal durch bewährte Hausmittel Abhilfe zu schaffen. Verdächtig war höchstens, dass sie selbst die bewusste Delikatesse nicht angerührt hatte. Aber es gab genug Zeugen, auch mich, die sicher waren, dass Anneliese Zwiebelgerichte stets verschmäht hatte. Darüber hinaus attestierte der Hausarzt, dass bei seiner Patientin seit Jahren ein Gallenstein bekannt war, weswegen sie blähende und schwer verdauliche Speisen meiden musste. Kürzlich habe ich beim Kochen ihr Gallenleiden nicht berücksichtigt und Anneliese hat trotzdem kräftig zugelangt. So einfach könnte es schon gehen, nicht? Also, wobei, wenn man das dann zubereitet, könnte es und sollte es einem schon natürlich auffallen. Gerade Maiglöckchen ist schon gefährlich und die Verwechslung mit Bärlauch eben schon möglich. Wenn die wachsen zwar an unterschiedlicher Stelle, sind natürlich die Blätter auch geruchsmäßig ganz unterschiedlich. Wenn man sich den Bärlauch so ansieht und anriecht, hat er ja doch so etwas den Knoblauchgeruch, den das Maiglöckchen nicht hat. Aber also ausschließen würde ich das nicht, dass das eine der Möglichkeiten ist. Eine Möglichkeit nur, auch im Roman. Denn Ingrid Noll lässt offen, ob Anneliese absichtlich oder aus Versehen den Bärlauch mit Blättern der Herbstzeitlosen vermischt hat. Die Autorin spielt mit dem Klischee der heimtückischen Giftmörderin, aber sie bedient es nicht. Auch nicht in ihrem Krimi Die Apothekerin. Der Titel scheint unmissverständlich auf Mörderin und Mordmethode zu deuten. Doch tatsächlich greift der Freund der Apothekerin in deren Giftschrank, um seinen reichen Großvater frühzeitiger zu beerben. Die Apothekerin selbst wird zwar auch zur Mörderin, aber sie tötet eher auf männliche Weise, spontan und direkt. Beim Fensterputzen lässt sie die Rivalin um die Gunst des Freundes zum Fenster hinausfallen. Kann passieren. Ich lasse ja die Täterin selbst sprechen. Und die Täterin verkauft dem Leser ihre Tat als eigentlich sehr selbstverständlich. Sie versucht, es alles so darzustellen, dass der Leser, die Leserin denkt, ja, das kann ich verstehen, hätte ich vielleicht auch getan. Und das ist ja der Trick dabei, man beginnt etwas über sich selber nachzudenken. Wenn man sich nämlich so gut in die Mörderin einfühlt, merkt man, dass man so integer selber wahrscheinlich auch nicht ist. Also es richtet sich gegen die Scheinheiligen unter uns. Und scheinheilig sind wir ja alle, mehr oder weniger. Normalerweise oder ein wenig unnormalerweise. Diese Frauen sind natürlich nicht alle gleich, die ich beschreibe in meinem Roman. Sie sind recht unterschiedlich, aber sie haben oft doch eine Gemeinsamkeit, irgendeinen Knick in der Biografie, in der Kindheit oder auch im frühen Erwachsenenalter, Frustrationen, Traumata, die sie erlebt haben und die sie geprägt haben. Sie sind also durchaus nicht seelisch gesunde Menschen, sondern sie haben ein Rad ab, würde man heute sagen. Das merkt man vielleicht nicht gleich. Nach außen hin sind sie oft unauffällige, bisschen graue Mäuse, auch nicht alle, manche sind das nun gerade nicht. Aber man traut ihnen deswegen auch sowas überhaupt nicht zu. Aber es brodelt drin und es kommt nie richtig raus. Und irgendwann passiert es dann, dann brennt die Sicherung durch. Bei manchen brennt sie auch nicht durch, sondern sie planen. Das sind ja auch unterschiedliche Morde, ob man sich lange überlegt hat und die beste Methode ausgehäkelt hat oder ob jemand spontan sagt, jetzt handle ich. Vor der günstigen Gelegenheit muss jedoch die genaue Vorbereitung kommen, jedenfalls beim Giftmord. Wenn jemand vorhatte, jemand mit Gift umzubringen, dann bedurfte es großer Vorarbeit, um diese Tat ausführen zu können. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, die gibt es bis heute. Sie können in der Fachliteratur nachlesen, Sie können im Lexikon nachlesen. Es gibt also genügend Material, um sich Informationen über Gifte und Giftwirkungen beschaffen zu können. Und wenn man das theoretische Wissen sich angeeignet hatte, musste man in die Praxis gehen. Es musste ausprobiert werden. Und das war dann oft der Hund, der als Versuchskaninchen herhalten musste. An wirksame Gifte heranzukommen war und ist nicht schwierig. Doch die meisten kann man heute bei einer Obduktion nachweisen. Früher war das schwieriger. Arsen war eigentlich das klassische Gift des Altertums. Dazu kamen aber auch in geringem Umfang Quecksilber und Blei, also die Schwermetalle. Dann kam auf in späteren Jahren, genau genommen nach dem Ersten Weltkrieg, Thallium auch noch als Schwermetall. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es E605, das berühmt-berüchtigte. Und heutzutage mordet Mann oder Frau mit Medikamenten im Normalfall. Durch alle Zeiten hinweg war aber auch Cyankali sehr beliebt, aber ebenso auch die Pflanzenalkaloide wie Aconitin, das Alkaloid aus dem Eisenhut, oder Atropin, das Gift aus der Belladonna-Pflanze. Diese Alkaloidgifte waren auch schon in der Antike beliebt und bekannt und werden auch bis heute noch eingesetzt. Im Gegensatz zum Giftklassiker Arsen, dessen große Zeit ist seit dem 19. Jahrhundert vorbei. Es war deswegen so beliebt, weil es leicht erhältlich war für jedermann, weil es als Mäuse- und Rattenvernichtungsmittel mehr oder weniger in jedem Haushalt vorhanden war. Und wenn man es dann zu Giftmordzwecken einsetzte, gab es keine Nachweismethoden für dieses Arsen. Denn vor Gericht galt damals wie auch heute, es musste ein Giftnachweis geführt werden und das Gift musste in den Opfern nachgewiesen werden können. Diese Arsen-Giftnachweis entdeckte erst 1831 der englische Chemiker James Marsh. Und der hat endlich dann ein toxikologisches Nachweisverfahren entwickeln können, die sogenannte Marsche Probe. Und mit diesem Nachweis verlor dann das Arsen allmählich seine Bedeutung als Giftmordmittel. Arsenik macht eben Durchfallerkrankungen, Übelkeit und so weiter. Krankheitssymptome, die damals gang und gäbe waren, wo man also gar nichts groß drauf gegeben hat. Hatte man halt Durchfall und wird schon wieder weggehen und dann ist es halt nicht weggegangen, aber auch solche infektiösen Durchfallerkrankungen gab es eben ja auch und von daher hat man da vielfach gar nicht dran gedacht. Dann gab es ja den Mordfall, wo mit Nikotin jemand ums Leben gebracht worden ist und das war eigentlich dann somit die Geburtsstunde auch des Nachweises der organischen Gifte. Und Nikotin ist ja nun ein sehr, sehr potentes Gift, eins der potentesten, was wir überhaupt kennen. Doch um ein Gift zu finden, muss man es suchen. Und um nach Gift zu suchen, muss man einen Verdacht haben. Oft aber gibt es keinen Verdacht, weil die Opfer krank sind, gebrechlich, alt und pflegebedürftig. Wir hatten vor einigen Jahren hier zu bearbeiten Fälle, wo eine Altenpflegerin involviert war. Die hat, so hat dann später das Gericht festgestellt, eine ganze Reihe Menschen mit einem stark wirkenden Medikament umgebracht. Alle, bis auf den Letzten, der Letzte, der den Stein sozusagen ins Rollen brachte, ist im Krankenhaus verstorben, nachdem schon bekannt war, dass wir da toxische Substanzen gefunden hatten, also diesen Medikamentenwirkstoff auch gefunden hatten. Und dann hat eben die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Leichenöffnung angeordnet und es kam dann auch zu entsprechenden Untersuchungen. Und dadurch kam der Fall, wie gesagt, ins Rollen. Alle anderen, die dann exhumiert werden mussten und teilweise jahrelang schon unter der Erde gewesen waren, die hatten eine Bescheinigung, dass ein natürlicher Tod vorlag von dem leichenschauenden Arzt. Und das ist ja sofort das Problem. Wenn eine solche Bescheinigung vorliegt als Urkunde, ja, dann wird eben beim Standesamt der Tod nur beurkundet, aber die Staatsanwaltschaft, die Polizei, erfährt von diesem Todesfall überhaupt nicht. Sie fängt also gar nicht an, irgendwie zu ermitteln, weil ja alles in Ordnung ist. Sie können schön sein wie die Engel Klopstocks oder fürchterlich wie Miltons Teufel. Ich habe Liebe, Leidenschaft, Eifersucht, Aberglauben, Zorn in Frauen so ins Maßlose gesteigert gesehen, wie es bei Männern nie möglich wäre. Sie sind undurchdringlich, wenn sie sich verstellen. Grausam in der Rache. Unerschütterlich in ihren Plänen. Skrupellos in ihren Mitteln. Voll tiefen, geheimen Hasses gegen die Herrschaft des Mannes. Die Ideen von Gerechtigkeit, Tugend, Laster, Güte, Bosheit schwimmen an der Oberfläche ihrer Seele. Denis Diderot, der französische Schriftsteller, ist einer der großen Köpfe der Aufklärung. Nur über Frauen schrieb er offenbar ebenso kopflos wie unaufgeklärt. Geheimer Hass gegen die Herrschaft des Mannes. Ist die Giftmörderin eine feministische Partisanin? Oder doch nur eine pathologische Triebtäterin? Krankhafte Zerstörerin einer gesunden männlichen Ordnung? Gerade bei der Gesche Gottfried kann man eindeutig von einem Trieb sprechen oder einen Rausch, in den sie geraten ist. Das gibt sie auch zu Protokoll während ihrer Verhandlung. Sie sagte wörtlich, man schaudert doch sonst so vor dem Bösen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich konnte mit Lust Böses tun. Sie ist also wirklich in einen Mordrausch oder Giftmordrausch geraten, so kann man das sagen. Dass da mit Sicherheit eine psychologisch gestörte Persönlichkeit vorliegt oder pathologische Persönlichkeit vorliegt, das muss man annehmen und das wurde auch vor Gericht als Thema behandelt. Es spricht vieles dafür, dass also dieser Akt des Tötens etwas bewirkt psychisch bei den Personen, was, ich würde nicht sagen, was man als Lust am Töten bezeichnen kann, sondern eher als Lust an der Macht. Monika Verneu ist Professorin für Sonderpädagogik an der Uni Würzburg. Denn es ist ja auch eine Frage der Macht, ob ich also jemanden ins Jenseits befördere, ohne dass der sich wehrt, ne? Und ob ich entscheide, der ist jetzt so schlecht dran, dem werde ich jetzt mal erlösen. Das hat auch viel mit Macht zu tun. Und ich denke auch Aggressivität, Gewalt hat viel mit Macht zu tun. Das wird meistens also völlig übersehen, dass da eine Machtebene auch angesprochen ist, die psychisch sicherlich für manche Leute eine größere Rolle spielt als das Tötungsdelikt als solches. Rausch, Trieb und Manie. Wer im alkoholischen Rausch jemanden umbringt, kann auf verminderte Zurechnungsfähigkeit hoffen. Bei den angeblich triebhaften Giftmörderinnen kam bei den Gerichtsverhandlungen oft die Frage nach der Schuldfähigkeit auf. Besonders im rationalen 19. Jahrhundert erklärte man das Handeln des Menschen gern durch ein Sammelsurium von äußeren und inneren Einflüssen und Bedingungen. Wer durch seine Natur, sein Geschlecht, seine Erblast durch soziale, psychische, gar psychisch krankhafte Prägung belastet war, hätte daher eigentlich mit richterlicher Nachsicht rechnen können. Aber das ging den Gerichten wiederum zu weit. Oft entschieden die Richter gegen die medizinischen und psychologischen Gutachten, dass die Angeklagte schuldfähig sei. Sachverständige und Verteidiger suchten immer wieder nach Entlastungsgründen. Andere Gutachten und natürlich die Staatsanwaltschaft widersprachen ihnen. Wenn man sich die Gerichtsakten anschaut, die überliefert sind, dann kann man feststellen, dass die Gutachten in der Regel den freien Willen quasi ausschalten. Also da treten uns Angeklagte entgegen, die keinen freien Willen mehr haben, sondern von ganz anderen Faktoren getrieben werden und sich demzufolge auch nicht zu der Tat entscheiden konnten und demzufolge dann auch nicht strafbar, also haftbar gemacht werden können dafür. Und auf der anderen Seite hat man ein Gericht, was an dem freien Willen festhielt. Und dann hat man die paradoxe Situation, dass man Gutachter hat, die über die Determinationsmodelle die Angeklagten mehr oder minder für schuldunfähig erklärten, am Ende von ihrem Gutachten aber dann doch zu dem Ergebnis kamen, dass der oder die Angeklagte durchaus schuldfähig sei. Das Stereotyp von der charakterschwachen Frau fand im 19. Jahrhundert Eingang in die Wissenschaft. Anthropologen, Psychologen und Juristen wurden nicht müde, das Vorurteil vom weiblichen Charakterdefekt mit wissenschaftlichen Argumenten zu untermauern. Der italienische Anthropologe Cesare Lambroso veröffentlichte 1884 zusammen mit Guglielmo Ferrero das folgenschwere Buch »Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte«. Nach ihnen bedingt das weibliche Geschlecht die Eigenschaften Affektlabilität, Lügenhaftigkeit, Grausamkeit, Vergnügungs- und Putzsucht, Eitelkeit, Geltungsbedürfnis, Rachsucht, geringe Intelligenz, Unfähigkeit zur Logik, geringe moralische Sensibilität. Diese Eigenschaften könne nur eine Frau entwickeln, meinten die Autoren. Keine normale natürlich, sondern eine pervertierte. Als pervers galt die Frau, die sich über das gängige Rollenklischee hinwegsetzte. Wenn sie aktiv wurde, wenn sie einen eigenen Willen hatte, wenn sie widersprach, intelligent war, sich männlich kleidete oder Sport trieb. Sie verriet die angeblich natürlichen weiblichen Charaktereigenschaften, Friedfertigkeit, Passivität, Gehorsam und Fügsamkeit. Die pervertierte Frau, so schlossen Lambroso und Ferrero, greife aus Mangel an Mut, Tatkraft und psychischer sowie moralischer Stärke ganz von allein zum Gift. Noch größeren Einfluss als die beiden Italiener hatte der österreichische Jurist Erich Wulfen. Mit seinen populärwissenschaftlichen Büchern »Psychologie des Giftmords«, erschienen 1918, und seiner Abhandlung »Das Weib als Sexualverbrecherin«, 1923, hatte er bei den breiten Massen einen riesigen Erfolg. Der Gewaltmord mit Stoß-, Hieb- und Stichwaffen liegt der Frau nicht. Es gibt Berichte an Kraft, an persönlichem Mut, an Entschlossenheit, an Geschicklichkeit. Gewissermaßen die Lautlosigkeit des Giftmordes, seine Unauffälligkeit ohne Aufbietung physischer Kraft eignet der Frau. Heimlichkeit und List, die den Giftmord vorbereiten, sind gern Eigenschaften der weiblichen Schwäche. Das Weib ist mehr als der Mann zur Verstellung fähig. Die Sexualmotive, die zum Giftmord führen, verschmähte Liebe, Eifersucht, sexuelle Rache, Abneigung und Hass gegen den Ehegatten, liegen vor allem im weiblichen Gemüte. Die sexuelle Natur der Frau nach Wulfen besteht darin, lebensspendend zu sein, sexuell passiv zu sein, heterosexuell natürlich, aber vor allem nicht aktiv zu sein. Und natürlich friedfertig, also auf gar keinen Fall gewalttätig, aggressiv sich zu verhalten. In dem Moment, wo eine Frau ein Gewaltverbrechen begeht, verstößt sie gegen ihre weibliche Natur. Und dieser Verstoß gegen die weibliche Natur zeigt sich darin, dass sie sexuell anormal ist. Und dass diese sexuelle Anomalie, die nach Wulfen jede kriminelle Frau hat, egal welches Verbrechen sie begeht, also egal welches Gewaltverbrechen sie begeht, diese sexuelle Anomalie macht sie zu einer Sexualverbrecherin. Deshalb verbleibt im Weibe eine dunkle, uns häufig unerschlossene, ihm selbst meist nicht verständliche Gefühlswelt. In dieser schlummert das Unberechenbare, Unerforschliche der weiblichen Natur. Hier haben Stimmungen, Launen, schlechte Instinkte ihren Tummelplatz. Für diese oft verworrene Gefühlswelt gibt das geheimnisvolle Gifterbrechen einen dämonischen Reiz. Erst Simone de Beauvoirs Buch »Das andere Geschlecht« 1949 und die Frauenbewegung in den 70er und 80er Jahren führten zu einem Umdenken. 1987 veröffentlichte die Psychologin Margarete Mitscherlich die Abhandlung »Die friedfertige Frau«. Sie widerlegte das Rollenklischee, Frauen seien von Natur aus passiv und friedliebend. Ich glaube nicht, dass Frauen friedfertiger sind, aber sie lassen sich vielleicht allzu lange etwas gefallen, bis sie explodieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn sie explodieren, dann ist es natürlich schrecklich. Die Frauen, die nun de facto im Knast sitzen, sind natürlich nicht identisch mit denen, über die ich schreibe. Die echten Mörderinnen waren oft Opfer. Sie sind selber misshandelt und gequält worden oder ausgebeutet bis zum Gehtnichtmehr und haben dann auch irgendwie zugeschlagen, zugedrückt oder was Ähnliches gemacht, was den männlichen Morden ähnelt. Im August 2008 erscheint das Buch »Wenn Frauen morden – spektakuläre Fälle – vom Gattenmord bis zur Serientötung«. Autor ist Stefan Harbort, hauptberuflich Kriminalkommissar. Er berichtet aus seiner beruflichen Erfahrung. Wenn Frauen morden, dann tun sie es selten, um sich einen finanziellen oder sonstigen Vorteil zu verschaffen. Ihre Taten basieren häufig auf zwischenmenschlichen Konflikten, die gravierend sind oder als gravierend empfunden werden und mit einer Fremdbestimmung durch den männlichen Partner einhergehen. Vielen Frauen geht es um Selbstschutz, Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung. Tötungsversuche von Frauen haben, sofern sie an männlichen, erwachsenen Opfern verübt werden, fast immer auch etwas Emanzipatorisches. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Täterin, eine Eigenständigkeit, die sie entweder nie besessen hat oder die ihr genommen wurde. Stefan Harbort kommt zu dem Schluss: Wenn es gelänge, in weiblicher Tötungskriminalität nicht nur ein individuelles Versagen zu erblicken, sondern die Täterinnen in ihren deformierten sozialen Bezügen zu betrachten und ihre Taten auch als unmittelbare Folge und Minitekel weiblicher Benachteiligung, Überforderung und Unterdrückung in unserer Sozialgemeinschaft gelten zu lassen, dann wäre das ein erster Schritt, um solchen Verbrechen vorzubeugen. Wenn wir mal das 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts nehmen, dann muss man ja ganz eindeutig sagen, Frauen wurden ja so erzogen. Es gibt ja viele, viele Beispiele von Frauen in Biografien oder auch in Romanen, die gerne zum Beispiel ganz viel studiert hätten, gelernt hätten, die aktiv geworden wären, wenn sie es denn gedurft hätten. Stattdessen wurden sie daraufhin erzogen, eine züchtige Hausfrau und Mutter zu sein, eventuell in Kunst und Kultur ein bisschen Bescheid zu wissen, aber bitte nur insoweit, als dass der männliche Partner das dann auch zu schätzen wusste. Das heißt also, aus meiner Sicht ist diese ursprünglich deutlich gewordene Passivität eine anerzogene Geschichte. Denn wenn Sie heute junge Frauen sehen, die sind ja nicht passiv. Die sind vielleicht nicht ganz so laut wie Männer. Die sind auch vielleicht nicht gleich so aufbrausend wie Männer, wiewohl es auch solche jungen Frauen ja gibt. Ne? Aber sie sind außerordentlich aktiv. Denn also in unserer heutigen Gesellschaft können sie das auch sein. Damals konnten sie es nicht und so hat sich dieses Bild entwickelt. Ne? Dass Frauen sind so, Männer sind so. Nur eigentlich hätte man sagen müssen, Frauen wurden dahingehend erzogen, Männer wurden dahingehend erzogen. Nicht, sie sind so. Allerdings, so aufgeklärt ist unsere Gesellschaft noch nicht ganz. Zumindest nicht immer und überall und nicht in jeder Hinsicht. In den USA gibt es also etliche Untersuchungen zur Aggressivität allgemein und dann bezogen auf die Geschlechter. Und die wesentlichen Ergebnisse sind, dass also bezogen auf die Bereitschaft, aggressiv zu werden, sich die Geschlechter kaum unterscheiden. Die Männer haben eine geringfügig höhere Bereitschaft, aggressiv zu werden. Die Form der Aggression, die unterscheidet sich allerdings schon. Also Männer neigen sehr viel eher und sehr viel schneller dazu, körperlich aggressiv zu werden. Also treten, schlagen, boxen, was immer. Während Frauen eher verbal aggressiv werden. Das heißt also beschimpfen oder solche Dinge tun. Und es hat also ein ganz interessantes Ergebnis noch gegeben. Es wurde gesagt, dass Frauen ganz offensichtlich strategischer an Situationen, in denen sie zum Beispiel beleidigt worden sind, herangehen und dann eine unterschwellige Aggression strategisch geplant über längere Zeit laufen lassen. Früher oder im allgemeinen Sprachgebrauch würde man sagen, sie sind sehr nachtragend. Ne? Bei Männern scheint es so zu sein, wenn die Aggression rausgelassen ist, bei den meisten jedenfalls, dann ist das nicht ganz erledigt, aber es kommen keine Aggressionen mehr. Während Frauen gelegentlich so ganz subtile Strategien haben, über längere Zeit dann quasi sich zu rächen für das, was ihnen da nun geschehen ist. So gilt für das Motiv der Tat dasselbe wie für das Tatwerkzeug. Nur die Dosis bewirkt, dass ein Ding kein Gift ist. Und das wusste im 16. Jahrhundert schon der Arzt und Naturforscher Paracelsus. Beseitigt. Giftmörderinnen. Ein Feature von Eva Susanne Bayer. Es sprachen Simone Kapst, Sebastian Kreuz, Jochen Neupert. Ton und Technik Daniel Sänger und Judith Rübenach. Regie Maria Omer. Redaktion Walter Filz. Eine Produktion des SWR 2009.